Frequency, NetAudio, NetLabels und freie Musik aus dem Netz. Schön, dass du oder ihr wieder dabei seid, hier bei Frequency, der Sendung mit freier Musik aus dem Netz. Mein Name ist Christian Grasse und ich wünsche uns allen das, worüber die folgende Band jetzt singt: Sunshine. Sunshine von Summer Rays, ein sommerlicher Einstieg in die Sendung. Das kanadische Musikblog Hearing Gold hat diesen und noch weitere 14 Songs zusammengestellt. Vacation Spirit heißt die Compilation und sie schreiben auf ihrer Webseite: They document the sounds of a blissful summer as personally expressed by their respective artists. Das, wie gesagt, schreiben die Musikblogger aus Vancouver. Musik für die Sommerferien also. Wir hören noch ein Stück daraus, und zwar Out of Time von Observer Drift. Out of beyond. Inside FM. I've known you, I've seen the future for the first time. So if you think in terms of mental state, we've already been together our whole life. And in the afterlife I'll look for you, even if all Christian promises were lies. Because the darkest shades of nothing, if you had seen the brightest shades of what every morning when I wake is from a dream into a dream. When the sunrise breaks the dark light skin and the colours start to bleed and form the scarlet horizontal drapes that open up the scene to another perfect day, when every song has much more meaning than the last. When I open up my eyes, it's from a dream into a dream. And the sunrise breaks the dark light skin, and the colours start to bleed. From the scarlet horizontal drapes that open up the scene to another perfect day. And every song is much more meaning than the last. Open up my eyes, it's from a dream into a dream. And the sunrise breaks the dark light skin, the colours start to bleed. From the scarlet horizontal drapes that open up the scene to another perfect day. Every song has much more meaning than the last. Open up my eyes, it's from a dream into a dream. And the sunrise breaks the dark light skin, the colours start to bleed. From the scarlet horizontal drapes that open up the scene to another perfect day. And every song has much more meaning than the last. Open up my eyes, it's from a dream into a dream. And the sunrise breaks the dark light skin, the colours start to bloom. From the scarlet horizontal drapes that open up the scene to another perfect day. And every song has much more meaning than the last. Open up my eyes, it's from a dream into a dream. And the sunrise breaks the dark light skin, and the colours start to bleed. From the scarlet horizontal drapes that open up the scene to another perfect day, when every song has much more meaning than the last. All That We See and Seem von Shy and the Fight, eine Art Indie-Folk-Kollektiv aus Wales. 7 Musiker sind auf die eine oder andere Weise in dieser Band involviert. Selbst nennen sie sich a 7-Piece Alternative Folk-Pop Collaborative. Bei Bandcamp hat die Gruppe ein digitales Mixtape veröffentlicht. Darauf sind Songs, die scheinbar nicht für wirklich gut angesehen wurden. Discarded Recordings, also ausrangierte Aufnahmen heißt das Tape, aber eigentlich ganz im Gegenteil, die sind sehr, sehr gut gelungen. Die nächste Band ist musikalisch durchaus vergleichbar, aber von der Herangehensweise ganz anders, denn sie ist mit sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet. Erstens handelt es sich um eine One-Man-Band und zweitens klingt in der Beschreibung des Labels Eardrums Pop der ein oder andere große Name durch. Sie schreiben, One-Man-Band The Candy Stripers combines modern Indie-Pop with 60s Beach Boys Harmonies. Dann wollen wir doch mal reinhören in die Beach Boys Harmonien. Don't forget your dreams. I'll tell you this, my baby. Don't forget your dreams. I'll tell you this, my darling. Don't forget your dreams. Tell you this, my baby. Don't forget your dreams. Or you'll end up alone, you like me. Don't forget your dreams. just remember that I love you, and you were born in the year of the flame. You flew in on a paper plane when the smoke chokes and the flames rise higher. Hurricanes aren't afraid of fire. We keep going, never knowing how close we are, and if we lose our way, we don't stray far. We keep going, never knowing how close we are, or how close we are. Cause I was born in the hurricane. How close we are. While you flew in on a paper plane. How close we are. Cause I was born in the hurricane. How close we are. While you flew in on a paper plane. How close we are. Cause I was born in the hurricane. How close we are. While you flew in on a paper plane. How close we are. We keep going, never knowing how close we are, and if we lose our way, we don't stray far. We keep going, never knowing how close we are, oh how close we are. Year of the Flame, ein Stück der Decent Lovers, ein Pop-Punk-Sexy-Wonder aus Asheville, USA, so beschreibt sich das Quartett. Quit Trying heißt ihr Debütalbum, das sie gerade auf einer US-Tour vorstellen. Eigentlich könnten sie auch gleich die Band Magnetic Islands mitnehmen. Die sind nämlich ebenfalls gerade auf US-Tour und die passen auch musikalisch ganz gut zu den Decent Lovers. Wir hören Don't Need It Now. So klingt ein zu Hause gelassener Teddybär, zumindest für Rotten Lily, einem Elektro-Rock-Projekt aus Berlin. Dahinter scheint nur eine einzige Person zu stecken, zumindest deutet die etwas kryptische Künstlerbeschreibung des Netlabels Unpicked darauf hin. Vier Improvisatoren sind nicht immer einer Meinung, vor allem wenn sie sich einen Körper teilen, schreibt das Label. Zu finden ist der Track auf der Eigenwilligkeiten-Compilation. Die gibt einen musikalischen Überblick des digitalen Musikkatalogs von Unpicked. Die nächste Band schließt sich da auch ganz gut an. Auch hier ist wieder eine einzelne Person für die vielseitigen Klänge verantwortlich. Als eine Art Neo-Post-Rock bezeichnet das Kölner Netlabel Der kleine grüne Würfel diese Musik. Wir hören Be Sweet von Marco Trovatello und seinem Album I Had to Let God to Be in Control of All Things. Thank you. Hypermagic aus London mit dem Track Pithy on a Rock. A Forest of Echoes and Polychrome Phonographic Vibrations. So ordnet der Londoner Musiker seine Klänge ein. Zu finden beim Durchstarter Netlabel Bad Panda Records. Die sind eigentlich immer dabei in dieser Sendung. Über 120.000 Follower hat das Download-Label bereits bei der Musikplattform SoundCloud. Das ist mehr als das ein oder andere etablierte traditionelle Label vorweisen kann. Wir hören die aktuelle Download-Single des Netlabels Colorful Lights von Sad Soul Circus. Thank you. Thursday. Musik von einem 19-jährigen Engländer aus Bristol, Kuchari nennt er sich. Wir hörten Every Day and Every Night, Better Ways heißt seine aktuelle EP. Die erscheint offiziell zuerst im Juli bei Soundcloud und Bandcamp, hat er die 5 Songs aber schon vorab ins Netz gestellt. Warum auch warten, wenn das Netz sofort für Verbreitung sorgen kann? Das dachte sich wahrscheinlich auch der Norweger Pandreas, den wir jetzt mit seiner aktuellen Single hören werden. Musik von beiden Künstlern findet ihr unter anderem auf der Facebook-Seite dieser Sendung. Frequency findet ihr auf facebook.com/frqradio. Oh, Musik, die an die 90er Jahre erinnern soll, Passion Unlimited, hier in der Beat to the Feeling 94 Version. Dahinter steckt Pirlo vom Netlabel Up It Up Records. Can't Feel the Rhythm heißt die aktuelle EP des Künstlers, eine musikalische Zeitreise in die 90er. Genova 7 und Mr. Moods haben so eine ähnliche Reise unternommen, allerdings noch ein paar Jahrzehnte weiter zurück. Alte Jazz- und Swing-Platten haben die beiden mit modernen Ambient- und Hip-Hop-Sounds neu aufgearbeitet. Passenderweise heißt ihr Remix-Album deshalb auch Time Travelers. Wir hören Under the Falling Stars. Genova 7 and Mr. Moods, ein Remix-Duo aus Kanada und den USA. Alte Jazz- und Swing-Aufnahmen haben die beiden geremixt und so ein wirklich absolut entspannt zurückgelehntes Album geschaffen. Zu finden ist das Ganze beim britischen Netlabel Dusted Wax Kingdom. Übrigens mittlerweile das 137. Download-Album dort. Mit dieser Empfehlung entlasse ich euch für diesen Monat. Die nächste Sendung gibt's wieder in 4 Wochen. Mein Name ist Christian Grasse und zum Abschied noch ein Stück von Genova 7 and Mr. Moods, The Vanishing. Und damit tschüss und wie immer vielen Dank fürs Zuhören.